D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Facebook baut seine Livestreaming-Funktionen aus. Neben Live-Video soll es bald für Radio, Podcast oder Musikfans eine neue Funktion geben mit dem schönen Namen Live-Audio. Damit könnten User dann bald ihr ganz individuelles Radioprogramm auf Facebook streamen. Das hat Facebook im Blog angekündigt. Martina Schulte ist bei mir im Studio, unsere Netzreporterin heute Morgen. Wie habe ich mir dieses Live-Audio vorzustellen? Also im Prinzip genau wie Facebook Live-Video, nur eben ohne Bilder. Also mit Live-Audio sollen Nutzer und Unternehmen Interviews, Lesungen und so weiter live über die Facebook-Plattform streamen können. Und wie schon bei Live-Video auch, können die User halt eben die Audios dann im Newsfeed sehen. Sie können mit ihnen interagieren, also sie können Fragen stellen, Kommentare hinterlassen oder irgendwas liken. Du hast bald gesagt, das heißt konkret, wann geht's los? Also dieses neue Feature wird Facebook zunächst jetzt mal mit der BBC, mit dem Talk-Radiosender LBC aus Großbritannien, mit dem Verlagshaus HarperCollins und mit den Autoren Adam Grant und Britt Bennett testen. Diese fünf können demnächst also direkt aus Facebook Live Sprache und Töne senden, also Gespräche, Texte, Musik. Bis zu 4 Stunden sollen diese Audiosendungen auf Facebook dann später dauern können. Und für uns alle wird es dann erst 2017 interessant. Dann wird das Feature eben auch für weitere Publisher und User geöffnet werden. Und damit eröffnet sich dann natürlich für alle, die irgendwie Audios cool finden, eine ganz neue Möglichkeit. Zum Beispiel auch für uns hier bei D-Radio Wissen. Wir finden das gesprochene Wort jetzt auch nicht so schlecht. Genau, also Radiostationen wie wir könnten dann natürlich mit nur einem Klick eine Live-Sendung auch bei Facebook starten. Aber eben nicht nur wir, also TechCrunch schreibt, auch Podcaster könnten einen neuen Verbreitungsweg finden. Autoren könnten da Live-Sendungen ihrer Bücher, Live-Lesungen ihrer Bücher veranstalten. Celebrities mit einem Bad Hair Day, die könnten ihre Q&As halt auch über Audio machen, wenn sie halt sich keine Sorgen machen wollen über ihren Look. Reporter könnten halt auch dann live von Krisenherden berichten, wenn die Bandbreite für Videos nicht ausreicht oder wenn jetzt zum Beispiel wie in Berlin, wenn es vielleicht nicht so opportun ist, da die Kamera drauf zu halten. Musiker könnten unplugged Studio-Sessions streamen. Also viele Möglichkeiten, Audio zu hören. Und eigentlich irgendwie auch genau das, was wir hier im Radio längst machen. Und deswegen wertet die Wired Live Audio auch als, Zitat, einen Frontalangriff aufs Radio und natürlich eben auf Podcasts, die zuletzt dank Serial und Co. einen neuen Boom erlebt haben. Dann könnte man sich ja die Frage stellen, beziehungsweise Wired stellt sie sich ja wahrscheinlich auch, warum machen dann zum Beispiel BBC, LBC damit? Also schaffen die sich nicht im Prinzip ab? Das ist natürlich langfristig gesehen eine spannende Frage. Also kurz- und mittelfristig wahrscheinlich eher nicht, denn bisher macht Facebook ja keine Anstalten, Inhalteanbieter zu sein. Zuckerberg versteht seinen Laden ja eher als Plattform, den er gerade konsequent zu dem Ort ausbauen will, wo unsere komplette Information, komplette Kommunikation, komplettes Entertainment stattfindet. Und Facebook hat ja mittlerweile 1,8 Milliarden User und bietet natürlich also eine riesen Plattform für alle Leute, die irgendwas mit Audio machen. Das schreibt zumindest Mark Krüger auf seinem Blog Rundfunkfritze. Da schreibt er nämlich, dass Facebook einfach was sehr Wertvolles bietet, und zwar Aufmerksamkeit. Denn die, schreibt er, vermissen Radiosender, Podcaster, Hörbuchproduzenten und viele Autoren und Musiker. Und deswegen wertet er zum Beispiel diese neue Live-Funktion als gute Nachricht für alle Audioliebhaber und eine große Chance für Audioinhalte. Die hätten nämlich, sagt er, jahrelang oder konstant als das große Ding wären die halt hochgeschrieben worden und sind aber trotzdem immer nur eine hoffnungsvolle Nische geblieben. Auch Cashy schreibt auf seinem Blog, dass er Facebook Live Audio für eine interessante Neuerung hält, wobei er sich aber jetzt wiederum nicht vorstellen kann, dass Audio-Only-Übertragung so gefragt sein wird wie Live-Videos. Also das glaube ich auch nicht. Was könnte es für Probleme geben oder für Nachteile? Also Mark Krüger schreibt, eine schlechte Nachricht sei Facebooks neue Audioliebe bestimmt für andere Plattformen, also Soundcloud, ein bisschen bestimmt auch, sagt er hier, für Podcast-Platzhirsche wie iTunes oder Spotify. Die bekommen natürlich Konkurrenz und Facebook natürlich noch mehr Marktmacht. Außerdem gibt es, wie Billboard schreibt, natürlich genau wie bei Facebook Live Video oder Periscope auch viele rechtliche Fragen für dieses neue Feature, also urheberrechtliche Fragen, also was passiert, wenn ein Radio den Song eines Künstlers zum Beispiel über Facebook Live Audio streamt, ne, verletzt man da dann irgendwelche Rechte des Plattenlabels. Aber natürlich auch, klar, Schutz der Privatsphäre. Ne? Also wenn ich jetzt hier mein Handy auf den Tisch lege und irgendwie ein Gespräch zwischen dir und Arne aufnehme und live ins Netz ist. Alles öffentlich. Genau. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Also ich finde es cool, Facebook, dass sie es machen. Live Audio. Martina Schulte mit Infos. Wir bleiben dran und irgendwann wird es bei euch landen. Auf welchem Weg auch immer. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?